Maman, ich muss dir was sagen. Oma ist gestorben. Ja, vor 3 Wochen. Schlaganfall. Ganz plötzlich. Ja, natürlich Opa, Papa und ich. Nein, sonst niemand. Traurig war's. Sehr. Ja. Vielleicht rufst du mal Papa an. Er ist ganz allein mit Opa in Ebersbach. Wie lange? Hat er nicht gesagt. Hör zu, Ruth und ich, wir müssen jetzt. Ja, adieu. Und dann diese Stille. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Harriet Köhler. 2. Teil. Willst du ein Glas Wasser? Und was soll ich damit? Sollten wir nicht einmal einen Spaziergang machen? Wozu? Ich muss mal wieder zum Friseur. Wie ist es denn mit dir? In der Gefangenschaft haben wir uns monatelang nicht rasiert. Drei Wochen sind keine Zeit für einen Trauernden. Vater? Ich traure auch. Hast du schon gefrühstückt? Zumindest würde ich es gern tun. Das hat doch keinen Sinn mehr. Vater, man frühstückt nicht aus philosophischen Gründen. Aber du verhinderst es. Vater? Indem du alle Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Ja. Ich fange nachher mal an, den Efeu runterzumachen. Wirst du nicht. Doch, das muss getan werden, das weißt du genau. Wirst du nicht. Vater, ich mache heute den Efeu ab. Du machst heute nicht den Efeu ab, verdammt nochmal. Schon wieder eine 6 nach Hause gebracht. Eine 6 und eine Verwarnung wegen unentschuldigten Fehlens. Verdammt nochmal, du bist diese wahnsinnig geworden. Wird vorbeigehen. Lass meinen Efeu zufrieden. Es geht vorüber. Ruht, wie sie das Weißbrot bricht und nur die Hälfte über den Tisch reicht. Ruht, die sich den Mund mit Pflegestift einreibt, ihn mit den Lippen verreibt, einen Probekuss in die Luft drückt. Ruht, die mir mit der Pinzette einen Glassplitter aus der Ferse zieht. Ihr Ärztinnengesicht. Ruth, die meinen Kopf mit beiden Händen umfasst. Du willst wirklich meine Frau werden, ja? Versprich es. Schwör es mir. Walter! Es tut mir so leid. Ich habe es einfach versagt, mich zu benehmen. Walter, möchtest du kurz rüberkommen? Ich bin aus der Haut gefahren und es hat sich gut angefühlt. Kann ich irgendetwas tun? Du weißt, wo du mich findest. Geh endlich weg. Böll, der Engel schwieg, dem Vater zu Weihnachten, Jürgen, 1992. Ich habe es nicht gemocht, fand es übertrieben, aufgeblasen, kitschig fast. Erich Nossack, der Untergang, dem Vater zum 51. Geburtstag, Jürgen, Februar 1964. Dennoch habe ich ihm diese Bücher geschenkt, Jahr für Jahr. Gabriel Garcia Marquez. 100 Jahre Einsamkeit. Warum? um ihn zu quälen? Vater! Jetzt gibt's aber gleich was auf den Nischel. Vater, flaum mich nicht an! Ich sag's dir jetzt zum allerletzten Mal. Ich brauche keinen Arzt. Aber du bist hingefallen. Gestolpert. Aber da unten ist nichts, über das man stolpern kann. Die Terrassenplatten. Offensichtlich nicht ordentlich ausgelegt worden. Die Terrasse habe ich gepflastert. In der sengenden Sonne. Urlaub habe ich genommen, damals. Vater, wenn du so weitermachst, reise ich ab. Endlich! Auf den Satz warte ich seit Wochen. Endlich weg, der Aufpasser. Wäre ja auch zu lächerlich gewesen, mein Sohn, hier. Der nur darauf wartet, dass mir etwas passiert. Darauf lauert, mir Vorwürfe zu machen, mich zu ermahnen, zurechtzuweisen, zu erziehen. Es hat herausgemusst. War nicht mehr zum Aushalten, das ewige Vater hier, Vater da. Die Stille im Haus. Und natürlich haben auch wir Wetterbilder zu bieten, und zwar vom grünen See aus Mühlheim. Und jetzt schauen Sie sich das da an. Da war doch ein Kopf im Wasser. Tatsächlich, Junge ist da schwimmen gegangen. Da ist er wieder. Großartig. Upsala. Eine schöne Landschaft, ein toller See da eben auch. Für die Freizeitgestaltung ganz optimal. Nein, ich. Sind Sie da? Wer? Müssen wir schon los? Kommt drauf an, wo du hin willst. Grete! Grete! Kommen Sie! Vater, ich bin's doch nur. Jürgen! Jürgen! Ja! Jürgen! Ja, ich bin da! Jürgen! Du bist vor dem Fernseher eingeschlafen. Ich hab nur ausgeschaltet, damit du Ruhe hast. Möchtest du ins Bett? Okay. Lass mich eine Sekunde sitzen, ich helf dir gleich. Hey, Kumpel? Was träumst du da? Mama. Psst. Psst. Wer träumt? Wer träumt vom Krieg? Bevor das Tageslicht vergeht, hör, Welterschaffer, dies Gebet, der du so milde und so gut. Nimm gnädig uns in deine Hut. Gib, dass kein böser Traum uns weckt. Kein nächtlich Wahn wird uns erschreckt. Die Macht des Bösen dämme ein, dass unser Leib stets bleibt. Was machst du denn da? Das ist doch Unsinn, was du machst. Lass mich in Ruhe. Jetzt setz dich doch mal hin. Lass mich! Fahr nach Hause. Vater! Kann ich dir irgendwie helfen? Mäh lieber endlich den Rasen! Streift seit Tagen durchs Haus. Wie ein tollwütiger Tiger durch seinen Käfig. Spielt keine Toilette mehr. Rasiert sich nicht mehr. Sein Hemd. Fleckig. Er riecht. 6-mal in den letzten Tagen gefallen. Nicht runterbeugen. Er verliert den Verstand. Immer schön in die Knie gehen. Und ich? Gleich mit. Oh, sag ich doch. Ist schlecht für einen Buckel. Herr Henschel, wie geht's denn so? Und dir? Naja. Schlimm was. Vor ein paar Wochen ist hier noch wie ein Piepmatz durch die Beete gehüpft. Traurig ist das. Traurig. Dein Vater leidet bestimmt. Er hält sich. Bist wohl auch in Rente inzwischen? Wohl oder übel. Ach, dein Vater hat ja gearbeitet, bis er 83 war. Nicht aufzuhalten. Respektabler Mann. Ich hätte auch gern noch ein paar Jahre gemacht. Aber wissen Sie, in so einem großen Unternehmen, da kloppen die einen nach Ablauf des Verfallsdatums automatisch in die Tonne. Ja, Grete hat sowas erzählt. Na ja, schön, dass du deine Zeit so nutzt. Dein Vater kann ein bisschen Verstärkung wahrscheinlich gebrauchen. Wahrscheinlich kann er das, ja. Auch wenn er sie nicht will. Na denn, wir sehen uns, Jürgen. Wiedersehen. Und grüß den alten Herrn von mir. Der Moment, den es in unserer Ehe nicht gegeben hat. Der Moment, in dem ich weine und du mich streichelst, Grete. Und ich die Wahrheit sage. Hast du eigentlich jemanden getötet? Damals? Einmal. Es muss in der Nacht vor der Flucht gewesen sein. Da hast du dich zu mir umgedreht. Ich weiß, ja. Ich habe in den Kopf geschüttelt, deine Hand genommen und gedrückt. Ich muss es nur sicher wissen. Bitte, denk jetzt nicht. Ich habe dich beruhigt. Nein, ich denke nicht. Aber dann ist es aus mir herausgeworfen. Aber ich habe Tote gesehen, Grete. Massenhaft. Köpfe, Füße. Alle Einzelteile. Ich habe tote Kinder gesehen. Bitte. Kinderblut auf sandigen Straßen. Bitte nicht. Du hast deine Hand auf meinen Mund gelegt. Und ich habe die Chance vorüberziehen lassen. Vater? Schrei nicht so, ich hab's ja drin. Was ist? Niki hat angerufen, er will ein paar Tage zu Besuch kommen. Schön. Wer nochmal? Niki, dein Enkel. Ah. Und seine Freundin wird er auch mitbringen. Freundin? Naja, hoffentlich was Nettes. Vater. Was ist? Du musst immer schön dein Hörgerät tragen, wenn die beiden da sind. Hältst du mich für blöd? Und dich ein bisschen zusammenreißen. Zusammenreißen? Na ja. Jürgen, in meinem Haus mach ich, was ich will. Mutter würde sich für dich schämen. Deine Mutter ist nicht mehr hier. Vater. Was ist? Ich erkenne dich nicht wieder. Das trifft sich ja prima. Du hast mich noch nie gekannt. Manchmal stehe ich im Schlafzimmer, sehe mich um und weiß nicht, was ich dort gewollt habe. Manchmal stehe ich in der Küche, werde wütend und weiß nicht, warum. Manchmal liege ich im Bett und sehne mich nach etwas. Und ich bin mir nicht sicher, ob es Grete ist. Manchmal habe ich Angst, etwas Wichtiges vergessen zu haben, weiß aber nicht was. Es ist keine Demenz. Ich erinnere mich an alles. Mehr als je zuvor. Vater? Manchmal werfe ich einfach Sachen auf den Boden. Niki kommt jeden Moment. Ich weiß, dass ich das tue. Ich bin nicht verrückt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, verrückt zu werden, wenn ich es nicht tue. Weißt du, Vater, das ist alles nicht so einfach für mich. Mutter ist tot. Ich kann dich nicht im Stich lassen, aber du benimmst dich so feindselig. Du kannst es mir ruhig ein bisschen leichter machen. Es ist ja nicht so, dass man mich sonst nirgends braucht. Wo braucht man dich denn? Ich wünsche mir einfach nur, du würdest ein bisschen mitmachen in diesem Leben. Nicht alles... In welchem Leben? Vater. Weißt du eigentlich, dass ich mein Leben lang gedacht habe, dass ich gar keinen Vater habe? Aha. Das ist wahr. Jürgen. Was? Du weißt nicht, was es bedeutet, keinen Vater zu haben. Ja. Mein Vater ist gefallen, früh. Ich habe ihn kaum gekannt. Und meine Mutter war allein mit uns vier Kindern. Aber man vermisst ja nicht, was man nie hatte. Und selbst wenn, glaubst du, einer von uns hätte sich so angestellt? In meiner Generation hat man die Schnauze gehalten und weitergemacht. Wenn einer gejammert hätte, meinst du, es hätte irgendjemanden interessiert? Bei uns im Dorf kam vielleicht ein Zehntel der Männer wieder. Da hat man zugesehen, dass man die Mutter entlastet. Glaubst du, da hätte einer nach seinem Vater geplärrt? Oder ihm Vorwürfe gemacht? Ich mach dir keine Vorwürfe. Und glaub mir eins, Junge. Ich hab jeden deiner Schritte mitverfolgt. Grete hat mir jeden neuen Schritt von dir genau beschrieben. Dein erstes Lachen, den ersten Schneidezahn, oben links. Deine Babylocken und die ersten zwei Schritte, die du gemacht hast, vor dem Tisch in der Küche. Und welche Farbe dein Hemdchen hatte, als du dein erstes Wort gesagt hast. Winnie, das war's. Und das Hemdchen war hellblau. Und dein zweites Wort war Mama. Und dein drittes... Hätte ich so vermisst. Fahi war dein drittes Wort, Jürgen. Ich hätte nichts lieber gemacht, als nach Hause zu kommen. Das kannst du mir glauben. Und das hat mich am Leben erhalten. Das Schlimmste am Krieg war, dass ich wusste, ich muss euch alleine lassen. Das war nicht schön. Ich weiß. Du weißt nichts, Jürgen. Nichts weißt du. Dann erzähl es mir. Sie sind da. Sie ist weg. Oma ist tatsächlich weg. Und wie ist das gewesen ohne Vater? Ach ja. Man vermisst ja nicht, was man nie hatte. Man war das ja gar nicht anders gewohnt in meiner Generation. Die anderen Kinder im Dorf haben ja auch keinen Vater gehabt. Hat man nicht gejammert, sondern zugesehen, dass man einander hilft. Die Mutter entlastet. Opa am Tisch. Ohne ein Wort. Wo Dracula sonst immer zur Stelle ist, wenn es um früher geht. Kann ja einen Vater gar nicht vermissen, wenn man nie einen hatte. Floskeln. Nichts als Floskeln. Ich kann es nicht fassen, dass er sie mit so etwas abspeist. Sie kommen aus Plauen? Aus einem Dorf in der Nähe, ja. Und dort wurde nichts bombardiert? Doch, am Ende natürlich schon. 44, 45. 14 Angriffe insgesamt. Die hatten es vor allem auf den Bahnhof abgesehen. Und auf die FOMAG natürlich. Die FOMAG? Kennt heute kein Mensch mehr. Es war zu der Zeit ein wichtiger LKW-Hersteller. Und was haben Sie von den Bomben mitbekommen? Aus der Ferne haben wir das Feuer natürlich gesehen, rot und orange. Und das Brummen der Flieger und die Stabbrandbomben, die am Himmel eher wie Blitze aussahen. Und wie hat es dann ausgesehen? Danach? Also, bei uns im Dorf, nein, nichts. Nur der Ruß. Meine Mutter hat am nächsten Tag die Fenster putzen müssen, weil so viel Ruß war. Waren Sie denn nicht in der Stadt? Ja, doch, schon. Ein paar Mal. Und? Furchtbar. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Im Vergleich zu dem, was die in Plauen gemacht haben, war Dresden ein Witz. 75% der Stadt einfach in Schutt gelegt. War nichts mehr übrig. Paulskirche geköpft. Und überall die aufgerissenen Zimmer, in die man reingucken konnte. Man hat nichts mehr gehört. Vollkommene Stille. Gab ja nichts mehr. Keine Autos, keine Straßenbahn, kein Strom, geschweige denn Gas oder Wasser. Man hat auch fast keine Menschen mehr gesehen. Naja. Zum Glück versteht man das als Kind noch nicht so richtig. Und wie war das nach Kriegsende? Da war man natürlich erleichtert, dass es vorbei war. Wir hatten es verdient, aber dann war es auch irgendwann mal gut. Und wie ist das gewesen, als die Russen kamen? Ja, da hatte man schon ein bisschen Angst. Angeblich hat es im Osten viele Vergewaltigungen gegeben. Im Westen natürlich auch. Bei den Amerikanern und den Franzosen. Wenn auch nicht so schlimm. Und die Russen, naja, am Anfang vor allem, in den ersten 5, 6 Tagen. Ohne Gnade. Mann, Mann. Herr Augustin! Opa! Ich komme zurecht. Warte. Ich komme zurecht. Ich helfe. Lass mich, du blöder Saubock! Jetzt möchte ich aber doch auch mal ein Glas Sekt. Dad, wie hältst du das aus mit Opa? Komm, Jürgen, schnell! Auf einmal sind sie wieder da. Sie fliegen. Gib, dass kein böser Traum uns weckt. Landen auf meinen Wangen. Kein nächtlich Wahnbild uns erschreckt. Meine Nase. Gib, dass kein böser Traum uns weckt. Meine Stirn. Kein nächtlich Wahnbild uns erschreckt. Krabbeln über die Lippen. Herr, lass es nur ordentlich schlimm werden, Herr. Wir haben das nicht anders verdient. Ich halte das nicht mehr aus. Ich muss raus. Kommst du rein? Am Himmel nur der gute alte Mond. Sonst nichts. Jäckchen, na, setz dich doch. Ich könnte heute irgendwie nicht schlafen. Wart mal ab, bis du ein paar Jährchen älter bist. Wie geht es weiter? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Er vermisst deine Mutter. Wahrscheinlich. Dein Vater hat Grete geliebt, weißt du? Und er hat nicht zugelassen, dass ihr irgendein Leid geschieht. Naja. Und er hat für sie gelebt. Sein ganzes Leben hat er für sie gelebt. Das vielleicht. Nein, nicht vielleicht. Keine Sekunde hat dein Vater sich gehen lassen. Wie ein Besessener hat er gearbeitet und keinen Urlaub gemacht. Nie. Der ist nicht mal auf die Idee gekommen, einfach nur mal rumzusitzen. Ich wünschte, ich hätte das so hingekriegt. Wenn du morgens einmal nicht aufstehst, sondern liegen bleibst und in deine Trägheit sinkst, dann hat sie dich, die Schwermut. Und dann ist sie in dir drin und dann frisst sie dich. Und dann kriegst du auch keinen Schlaf mehr. Du musst deinem Vater vergeben, Jürgen. Sonst schafft er es selbst nicht. Ja? Wir haben viel Schlimmes erlebt, Polenfeldzug 39. Dein Vater war kein Verbrecher, auch wenn wir natürlich alle schuldig sind. Ja. Ja, schon gut, ich weiß. Wäre trotzdem gut, wenn du ihm irgendwann verzeihen könntest. Ich wüsste nicht was. Deine Mutter war eine sehr, sehr tapfere Frau, Jürgen. Und das darfst du nicht vergessen. Das vergesse ich nicht. Sie hat das Leben angenommen, wie es ist. Kein einziges Mal habe ich sie klagen hören. Grete und Lotte haben viel geredet früher, haben sich alles erzählt. Richtige Busenfreundinnen waren das, bis wir in den Westen sind. Lotte wollte auch, dass ich das Nachbargrundstück kaufe. Sie hat gewusst, dass ihr nachkommt, sobald es geht. Und als ihr dann wirklich gekommen seid und nebenan das Haus gebaut habt, sie wollt's nicht kapieren, warum das alles so verkrampft wurde, dass ihr nicht mal mehr zum Kaffee und Kuchen kommen wolltet, so wie früher in Fellersdorf. Ja. Sie hat das nicht verstanden, dass man irgendwann seine alten Geschichten loswerden will. Ich hab's versucht, ihr zu erklären, dass die Grete nicht mehr die Frau sein wollte, über die eine Kompanie Russen drüber gerollt ist. Entschuldige, ich wollte das nicht so sagen, so hart meine ich. Was ich meine, deine Mutter hat das alles bei Lotte, meiner Frau, abgeladen. Und als wir dann weg waren, war auch die Geschichte passé. Naja, so weit das eben geht. Aber eins weiß ich, Jürgen, wenn du nicht gewesen wärst, wäre sie gestorben. So hat sie es der Lotte gesagt. Wörtlich, gestorben. Sie hat das durchgestanden, weil es dich gab, Jürgen. Und weil sie wusste, dass du im Schrank gesessen hast, als es passiert ist. Sie hat dich geliebt. Das darfst du nicht vergessen. Tut mir leid. Manchmal kommt das alles wieder hoch und dann sitzt man da oder läuft im Haus rum oder erzählst der Birke. Dein Vater weiß es immer noch nicht, was? Aber ich glaube, er ahnt es. Ihr wollt mich weggeben. Habe ich recht? Wie kommst du denn auf solche Ideen? Ich bin dir zu anstrengend. Blödsinn. Ihr wollt mich wegsperren. Vater, wie kannst du so etwas... Warum ist sie hier? Weil sie die Verlobte deines Enkels ist. Sie fragt uns aus. Darf sie sich vielleicht nicht für ihre neue Familie interessieren? Sie beobachtet mich. Vater. Sie ist Ärztin. Möchten Sie vielleicht Kaffee? Danke, nein. Aber eine Scheibe Brot, Herr Augustin. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Durst. Ich habe keine Lust, heute noch einmal auf die Toilette zu müssen. Herr Augustin, wenigstens ein Glas Wasser müssen Sie trinken. Ich habe keine Einlagen mehr. Herr Augustin, Sie müssen trinken. Warum mischt dieses Ding sich ein? Herr Augustin, 2 Liter am Tag. Sonst dehydrieren Sie. Wie eine Krankenschwester. Wie eine Todesengel-Krankenschwester. Herr Augustin. Lieber Herr Obergefreiter Augustin. Mein Name. Lieber Herr Obergefreiter. In Handschrift. Alter. Auf dem Sonierschein. Bitte nicht. Bitte nicht. Das Tier. Das Tier in mir. Das wütende, traurige Tier schleicht aus dem Bordell an Zimmern vorbei, in denen einst Juden wohnten. Wir beginnen mit der Meldung, die uns noch länger beschäftigen wird heute. Es betrifft die A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Marktheidenfeld und Helmstadt. Fahrbahnsperrung wegen LKW-Bergungsarbeit. Ich hab's ihm gesagt. Ich weiß. Jetzt stecken wir doch im Sonntagsverkehr. Einmal diese Abschiedszeremonie. Weißt du überhaupt, was ich meine? Ja, klar. Lader mit Anhänger auf der mittleren Spur, dass die überhaupt noch zugelassen sind. Dass er Opa ins Heim geben soll. Das habe ich nicht gemeint. Sondern? Ich habe ihm nahegelegt, wenigstens mal zu erwägen, einen Termin mit einem Kassengutachter zu machen. Du willst ihn zum Pflegefall machen? Niki! Ach komm. Der Opa hat vielleicht Probleme aufzustehen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, was du gesehen hast. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er jemand braucht, der ihm mittags Breichen gibt und ihm morgens und abends den Hintern einpudert. Nick! Was? Darum geht es nicht. Sondern? Darum, wie dein Vater klarkommt. Ach so. Niki, dein Vater ist Rentner. Und? Er wird ein bisschen Hilfe kriegen. Geld. Er könnte wenigstens hin und wieder jemanden kommen lassen, der mal kocht oder die Wäsche macht. Und der da ist, wenn er mal in Urlaub will oder was weiß ich. Hältst du mal da vorne? Viele Grüße. Danke. Kommst du hier klar? Naja. Brauchst du noch irgendwas? Danke. Ich räume die Butter weg, wenn du die nicht mehr brauchst. Trink wenigstens dein Wasser. Ja? Ja. Ja. Er ist kein Pflegefall. Man muss ihm nur ein wenig helfen. Er vermisst seine Frau, das ist alles. Oh, oh. Er wird schwach, er lässt nach, das ist ganz normal. Oh. Mein Knie. Wohin geht eigentlich der Schmerz, wenn er vergeht? Warum bist du eigentlich so ungeduldig mit ihm? Ach, weißt du, manchmal kann ich es einfach nicht mehr hören. Es ist immer dasselbe. Die Leberwurst von früher, das Brot von früher, der Rübenkaffee. Der blutrote Himmel über der Stadt. Und das langweilig? Nein. Was dann? Es ist so verlogen. Gestern Abend hatte ich das Gefühl, er war ziemlich bewegt von all dem. Das mag ja stimmen. Aber hör ihm doch mal zu, wie er redet. Alles Floskeln. Man vermisst ja nicht, was man nie hatte. Was soll das denn heißen? Was ist eigentlich mit deinem Opa? Ach, der. Ein bisschen Soldatenromantik und ein paar Hungergeschichten aus der Kriegsgefangenschaft. Der erzählt dann, mit wie wenig sie ausgekommen sind. Stroh auf Steinboden, Hirsegrütze, Novosibirsk. Und ich sitze da und denke mir, ja, ja, bist schon ein harter Hund, Opa. Ach, du bist gemein. Vielleicht. Ja. Aber weißt du, meine Oma war die einzige in der Familie, bei der ich das Gefühl hatte, dass sie halbwegs, naja, ihr Herz geöffnet hat. Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe. Sie wäre vernarrt in dich gewesen. Meinst du? Na, zumindest in diesem Kleidchen. Mein seriöses für den Besuch. Grau bis übers Knie. Meine Oma hat sich übrigens verkleidet, als die Russen kamen. Hat sich einen Haufen alter Lumpen angezogen. Alle Röcke übereinander und das Gesicht mit Ruß und Dreck eingeschmiert. Damit die Russen sie für eine alte, hässliche Schabracke halten. Und? Hat offensichtlich Glück gehabt. Stattdessen muss es eine ihrer Nachbarinnen erwischt haben. Muss schlimm gewesen sein. Angeblich hat ihr Sohn dabei zugesehen, der sich ausgerechnet in dem Kleiderschrank versteckt hatte, vor dem die Sache dann stattgefunden hat. 4 Mann, einer nach dem anderen. Heftig. Mit sowas klarzukommen. Naja, man hat dann halt geschaut, dass es weitergeht. Ist zu dem halben Land so ergangen. Sich 2 Wochen ins Zimmer sperren und ins Kissen heulen, war da einfach nicht angesagt. Waren ja alle fast am Verhungern. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob es das besser macht. Jetzt hör schon auf! Willst du mich umbringen? Vater. Vater. Vater. Ja, Vater! Dann kapier das aber auch endlich, dass ich dein Vater bin. Trinken ist wichtig, Vater. Ich will doch Junge, nur... Junge, ich weiß selbst, was gut für mich ist. Danke für deine Mühe, du kannst jetzt gehen. Vater, ich will doch nur... Ach, Marsch! Ich will doch nur das Beste. Boah. Jeden Morgen schleppt er mich ins Bad. Gebiss rein, rasieren, Ohren putzen. Alle paar Tage auf den Klappsitz in der Dusche. Hält mir danach eine frische Unterhose hin. Lässt mich hineinsteigen wie ein kleines Kind. Bringt mich aufs Klo. Wartet draußen. Fragt hinterher, wie es war. Bombe, U-Boot oder Handgranate? Grete. Jürgen! Jürgen! Suppengemüse, Kartoffeln, Hühnerbrühe aus dem Glas. Jürgen! Brot, Wurst, Käse, Klopapier. Blöder Drecksack! Seife, Vollwaschpulver, Einlagen. Gib deinen Arsch her! Unterlagen. Dieses Dings im Klo, schon wieder leer. Wie heißt das Zeug? Ihr habt doch alle keine Ahnung! Egal. Klo-Dings. Schwanz nutzt ja alles ab! Was? Was wollte er? Er hat's dir nicht gesagt? Er wollte nur mit dir reden. Kann ich noch ein Glas Rotwein haben? Entschuldige. Dein Vater will mein Angebot annehmen. Niki, mach dir keine Sorgen. Dein Großvater kommt nicht in Abschiebehaft. Warum jetzt auf einmal? Weil dein Großvater wird aggressiv. Er fängt an, Dinge nach deinem Vater zu werfen. Ihn zu beschimpfen. Das ist nicht schlimm. Alte Leute werden öfter so. Niki? Was ist los mit dir? Sorry. Es kommt nur ein bisschen plötzlich. Sei nicht traurig. Das ist nicht mehr mein Opa. Es ist egal, wenn ihr ihn ins Heim schickt. Lieber Herr Obergefreiter. Du kommst jetzt öfter. Nachts. Manchmal morgens. Seltener nachmittags. Tust mir nichts Böses. Du rächst dich nicht. Sitzt einfach nur da auf der Kommode, dem Türsturz, der Stuhllehne. Den Kopf auf die Hände gestützt. Du siehst mich nur an. Lieber Herr. Deine Augen sind blauer als damals. Du trägst doch ein anderes Kleid. Lieber Walter. Du machst mir keine Vorwürfe. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe mich entschuldigt bei dir. Bestimmt ein paar Dutzend Mal. Bitte nicht. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, damit du weggehst. Ich habe dich nicht getötet. Aber ich bin dein Mörder. Sieht so aus, als hätte sich die Sache mit dem Pflegegeld erledigt. Wieso? Dein Vater hat angerufen. Eben war der Gutachter da. Dein Großvater war nicht nur friedlich, höflich und aufmerksam. Er hat auch sinnvolle Antworten auf alle Fragen gegeben. Naja, und er hat behauptet, die Urinente und die Einmalunterlage habe dein Vater gerade eben erst dahingelegt. Die brauche er sonst gar nicht. Einmalunterlage? Niki, dein Opa ist 95. Einmalunterlage? Und warum erfahre ich das erst jetzt? Wolltest du es denn wissen? Nein, entschuldige mal. Immerhin bin ich... Darf ich jetzt weiterreden? Auf geht's. Eine Runde Fußball. Raus mit dir, du Simulant. Was ist los? Keine Lust heute? Training schwänzen? Na gut, aber nur ausnahmsweise. Hier, trink. Springt aus dem Bett wie ein junges Reh. Wirft die Decke zurück. Stellt erst den linken Fuß auf den Boden, dann den rechten. Erhebt sich. Macht zum Beweis ein paar Schritte. Grinst. Verbeugt sich. wie ein Zirkusakrobat mit ausgebreiteten Armen. Schulmeister am Reck, 1926. Dein Auftritt vor dem Gutachter gestern war dein letzter Kampf, Vater. Du willst hierbleiben. Hier. Bei deinem Sohn. Bei mir. Meinst du, ich soll es nochmal versuchen? Was? Naja, dass noch ein zweiter Gutachter kommt. Aber Ruth, warum denn? Dein Vater tut mir so leid. Den ganzen Tag allein mit einem alten Mann. Ruth, es ist besser so. Warum denn? Naja, so hat er wenigstens ein bisschen was zu tun. Als hätte dein Vater... Ruth, er hat doch sonst niemanden. Lass das doch. Das lohnt sich doch nicht mehr. Weißt du, was das Erste war, was Mutter gemacht hat, als der Ruß aus der Stadt zu uns herübergeweht kam? Sie hat die Fenster geputzt. Im ganzen Haus. Das muss man sich mal vorstellen. Noch in der Nacht davor muss ich ihr helfen, in die Socken zu schlüpfen. So sehr hat sie gezittert vor Angst. Und schon am nächsten Morgen sorgt sie dafür, dass die Sonne wieder ins Haus kommt. Sogar die Frau Henschel hat beim Putzen geholfen. Alle haben einander geholfen. Und als die Russen kamen und Mutter und alle anderen Frauen im Dorf sich Schicht für Schicht einen Rock über den anderen angezogen und ausgesehen haben, als seien sie über 60 und fett wie die Maden, da habe ich gedacht, dass es das jetzt war, dass das jetzt so bleibt. Ihr habt doch abgehauen. Ihr hättet das doch wissen müssen. Die Mutter konnte nicht einfach so weg, Vater. Quatsch. Vater, sie hatte Angst. Wie gelähmt war sie vor Angst. Und es wurde schlimmer, je näher die Russen kamen. Quatsch! Sie konnte nicht anders. Sie musste auf dich warten. Weißt du, wie lange sie auf dich gewartet hat? Und dann bist du wiedergekommen und warst so... Hast doch keine Ahnung. Hart warst du, Vater. Hart. Weißt du, was sie alles erlebt hat? Weißt du, was ich alles erlebt Vater? Habe? Vater! Weißt du, was ich alles erlebt habe? Weißt du, was sie alles erlebt hat? Wir! Natürlich weiß ich das! Weißt du, was das ist? Hat Grete gestickt? Ja, hat sie. Dein Leben lang haben sie auf dem Fernseher gelegen. Auf der Kommode. Unter jeder einzelnen Vase im Haus. Mutters Stickdeckchen mit den kleinen roten Blüten. Hast du sie dir jemals angeschaut? Sie haben Dornen. Und die Blütenblätter sind rote Tränen. Du hast doch keine Ahnung. Nein, Vater. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung haben wollen. Ein schlechtes Gewissen habe ich dir machen wollen, weil du nach Hause gekommen bist und so getan hast, als sei der Krieg nur ein Unwetter gewesen, das ein paar Ziegel aus dem Dach geschlagen hat. Was mit Mutter war, was mit mir war, danach hast du nie gefragt. Mit ein paar Anekdoten hast du dich zufrieden gegeben. Ich bin nicht anders. Auch ich habe mich mit Anekdoten zufrieden gegeben. Weißt du noch wie und wie war das nochmal als... Deine Schreie in der Nacht, ich habe es nicht genauer wissen wollen. Nichts anderes als du habe ich gemacht. Tut mir leid. Es geht niemand dran. Sonderbar. Sie werden spazieren gegangen sein. Niki, vielleicht solltest du einfach mal hinfahren. Oder wir, nächstes Wochenende. Ich habe Angst. Niki, du musst ihnen doch auch erzählen, dass wir einen Termin auf dem Standesamt haben. Ich habe Angst, Opa auf dem Fußboden zu sehen. Darum kannst du mich nicht einfach Angst haben lassen. Es tut mir leid, Niki. Warum darf ich nicht fühlen, was ich fühle? Es tut mir leid, dass ich so bevormundend und besserwisserisch war. Warum nicht schweigen, wenn mir nach Schweigen ist? Mann, Niki, warum kannst du dich nicht einfach mal zeigen? Ruth! Vater? Sie kommen. Wir müssen mal wieder Nägel schneiden. Jürgen? Sie kommen näher. Das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen. Stiefel. Der hebt sie auf. Es ist dunkel. Der bringt sie nach Haus. Es kommt näher. Und der Kleine. Nein, Paulsen, neben mir droht umzukippen. Ich muss ihn festhalten. Keiner wagt sich zu bewegen. Die ganze Baracke hält den Atem an. Und Arthur, der das Brot verteilen soll, hat eine Ration zu viel in den Händen. Die Wache zählt Paulsen mit. Nummer 14. Ich will nach dem Brot greifen. Paulsen fällt langsam um. Ich lehne mich wieder zurück. Spüre zerzaustes Haar am Hals. Walter. Paulsens Kopf tot auf meiner Schulter. Und deine kalte Hand, Grete. Walter. Auf meiner Hand. Leicht und flach schwappt dein Atem gegen meinen Körper. Ein warmer Weiher. Du hast dich umgedreht zu mir, zeigst dich und endlich erkenne ich sie. Die Angst in deinen Augen. Dein Gesicht verändert sich. Jetzt ist es das Gesicht zwischen den Schläuchen. Dein Gesicht, aus dem etwas gewichen ist. Die Angst. Diese Angst. Vater? Nichts. Kein Gespräch mehr möglich. Vater. Du blickst mir ins Gesicht. 1-2 Sekunden. Nie habe ich mich danach gesehnt, Vater. Und doch habe ich es immer vermisst. In deinen Augen ist Zärtlichkeit. Paulsens Augen, die ich mit dem Zeigefinger nacheinander schließe. Die Trümmer, das Blut, der Sanierschein. Berechtigung zum Eintritt ins Wehrmachtsbordell, Verkehr nur mit Gummischutz. Nach Bordellbesuch sofortige Sanierung, Abholung der Erkennungsmarke. Bordell, Name und Kontrollnummer der Partnerin, Ort, Datum. Dieser Ausweis ist 2 Monate lang aufzubewahren. Bitte, bitte nicht. Meine Hand, die dir den Mund zuhält, obwohl ich weiß, dass du nicht wagen wirst zu schreien. Christel, so hast du dich genannt. In Wirklichkeit war dein Name wahrscheinlich. Vater? Alles wird besser, wenn ich es fliegen lasse, wenn ich es fließen lasse. So wie der Himmel, wie das Meer, das alles überspült. Grete, du liegst neben mir. Du wachst auf und drehst dich um zu mir. Du reibst dir die Augen. Siehst das Mädchen auf der Kommode, sagst nichts und verstehst alles. Vater. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Amen. Willst du mir nicht erzählen, wie es war? Schon wieder reden. Warum? Ich bin doch gerade erst heimgekommen. Doch. Und? Es war schön. Ja. Traurig. Und wer war alles da? Henschel, Papa und ich, das habe ich dir schon vorher gesagt. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ja. Es war sicher traurig. Ja. Und wie geht es deinem Vater? Der kommt nach München zurück. Niki. Was? Warum sprichst du nicht mit mir? Ruth. Ich will immer bei dir bleiben. Ich bin bei dir. Wenn ich mich mal zurückziehe, dann entferne ich mich nicht. Ich bleibe bei dir, bitte. Geh dann auch du nicht. Ein letzter Gang durchs Haus. Im Bad alles sauber. Im Gästeklo alles glänzt. Im Wohnzimmer Vaters Stuhl wieder am Esstisch. Alles sieht genauso aus, wie es immer ausgesehen hat. In meinem Zimmer das Bett, das Regal, das Klavier. Mutters Klavier. Ja? Ich bin's. Komm rauf. Hey. Hey, sagt man das neuerdings so? Hast du das mit den Apfelbaumstämmen noch hingekriegt? Ja, hab Pappe drum gewickelt. Im Keller lag noch welche. Und der Efeu? Ich werde ihn wohl erst mal lassen. Im Zug zurück habe ich einen Artikel gelesen. In dem stand, es sei ein alter Irrglaube, dass Efeu Fassaden kaputt macht. Habe ich auch gelesen. Und was wird jetzt mit dem Haus? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss ja nicht immer alles sofort geschehen. Einfach keine Ahnung. Und jetzt? Ich werde hier wohl erst mal wieder putzen müssen. Wenn du Hilfe brauchst. Quatsch. Kein Quatsch. Ist das der Putzlappen hier? Ja. Eimer? Da drüben. Okay, ich fange hier in der Küche an. Du im Bad. Nein. Als erstes machen wir uns an die Fenster. Und dann diese Stille. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Harriet Köhler. Zweiter Teil. Es sprachen Walter Hans-Peter Hallwachs, Jürgen Wolf-Dietrich Sprenger, Niki Jona Müß, Ruth Céline Fontange, die junge Grete Ulrike Krumbiegel sowie Eduard Botschanow, Hans-Jürgen Mende, Katharina Naumoff, Finn Nöcker und Hannes Stelzer. Komposition Martina Eisenreich. Technische Realisation Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.